Füll uns ganz aus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir geben uns dir völlig hin. Danke, Herr. Danke, Herr. Ergreif uns. Danke, Herr. Danke, Herr. Füll jede einzelne Zelle unseres Körpers. Übernimm unsere Seele völlig bis in den letzten Winkel. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du König der Könige. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh, danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Der Allmächtige ist da. Der König der Könige ist da. Oh, danke. Danke. Danke, Herr. Und er ruft jeden Einzelnen. Er ruft jeden Einzelnen zu sich. Er ruft jeden Einzelnen höher. Er ruft jeden Einzelnen heraus aus den Verstrickungen dieser Welt. Er ruft jeden Einzelnen höher zu gehen, höher zu kommen. Streck dich aus, streck dich aus. Gib dich ihm hin, lass dich höher nehmen. Lass dich höher nehmen. Wisst ihr, es ist einfach ein Fallen lassen. Es ist ein Fallen lassen. Es ist einfach ein Loslassen. Ein Loslassen von all dem Schweren. Ein Loslassen von all dem, was irgendwie noch an dir zerrt. Ein Loslassen, weil er möchte dich höher nehmen. Er möchte dich höher nehmen. Die Seile der Liebe, die ziehen. Die Seile ziehen an dir. Er möchte, dass du höher gehst. Er möchte, dass du höher gehst. Und wenn du irgendwie merkst, es ist noch was Schweres an dir, weißt du, dann tu es weg. Tu es weg. Nicht stressig, sondern tu es einfach weg. Einfach weg, schütt es ab oder tu es weg, ja, und lass dich höher nehmen. Er möchte, dass wir höher steigen. Er möchte, dass wir einfach in diese Dimension der Herrlichkeit wirklich voll eindringen. Er möchte, dass wir da unserem wahren Zuhause, dass wir dort von dort sind, von dort leben, von dort regieren, dass wir diesen Blick haben, diesen Blick über allem Natürlichen, diesen Blick über allem Irdischen, diesen Blick, einfach diesen Herrlichkeitsblick. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns hochnimmst, hochziehst. Danke, Herr. Jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen begegnest heute Morgen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Möchte jedem Einzelnen von uns heute Morgen begegnen. Er füllt dich. Er liebt dich. Weißt du, er gibt dir, er schenkt dir Freude. Er gibt dir Frieden, wo du Frieden brauchst. Er möchte dir begegnen heute Morgen. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Weißt du, lass einfach alles los, was dich beschäftigt. Gedanken, weißt du, Gedanken kann man loslassen. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Gedanken loszulassen. Dass wir wirklich nur auf ihn schauen. Dass wir uns nur auf ihn ausrichten. Dass wir von ihm hören. Dass wir von ihm sehen. Danke, Herr. Danke, Herr. Schau hinein in diesen Raum der Herrlichkeit. Schau hinein. Heb deinen Blick und schau einfach auf das, was er dir zeigen möchte. Danke, Herr, für all das, was du bereitet hast heute Morgen. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Für deine Herrlichkeit, die da ist heute Morgen und diesen Raum erfüllt, diesen jeden Einzelnen von uns erfüllt. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, die Herrlichkeit hat so richtig was Spritziges. Ja, weißt du, so was Aktivierendes, die Herrlichkeit. Weißt du, so ein Strom, ja, die Blitze und der Donner, weißt du, sind da in der Herrlichkeit. Und sie aktivieren, weißt du, sie holt dich raus. Sie holt dich raus aus diesen Dingen, aus diesen Gedanken, wo du noch verstrickt bist, ja, an dem, was der Teufel in deinem Leben noch versucht zu tun. Sie holt dich da raus. Sie holt dich da raus, weißt du, wenn du irgendwo Strom anlegst, da kann sich nichts halten, ja? Da kann sich nichts halten, wenn dieser Strom kommt, weißt du, da flieht alles andere, ja? Wenn dieses Licht kommt, flieht die Dunkelheit. Es braucht das Licht, lass uns auf das Licht schauen, lass uns fokussieren auf das Licht und die Dunkelheit weicht völlig automatisch. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist heute Morgen. Danke, danke, danke, Herr. Ich danke dir. Danke, Herr. Und ich hatte noch jemanden gesehen, oder vielleicht sind es mehrere Personen. Ich habe gesehen, wie ein Organ angeschwollen ist. Ich habe kein spezielles Organ gesehen, aber ich habe gesehen, wie ein Organ angeschwollen ist. Ich weiß nicht, ob das hier oder wen das betrifft hier. Also es ist einfach ein Organ angeschwollen. Ich habe dann gegoogelt, ich habe dann gelesen, dass eine Milz anschwillen kann oder wohl auch andere Organe. Aber ich habe einfach gesehen, wie ein Organ angeschwollen ist. Ja? Und das ist einfach nicht normal. Wen betrifft es heute hier? Ist jemand hier? Meld dich oder komm direkt nach vorne, wenn dich das betrifft. Gibt es jemanden? Bei dir? Komm nach vorne. Komm nach vorne. Ja. Genau, vielleicht könnt ihr ein bisschen Platz machen, schnell. Welches Organ ist bei dir betroffen? Was ist angeschwollen? Vor einer Woche wurde die Nebenniere mit Tumor entnommen. Ich bin hier komplett offen. Und alle Organe innen drin sind verschoben und angeschwollen. Wegen dem Tumor? Genau. Jetzt muss es heilen oder darf es hoffentlich heilen durch Gottes Stärke. Ich war beim Heilungswochenende, dadurch ist der Tumor schon mal. Ja. Und jetzt muss der Rest geschehen. Okay, dafür bete ich. Herr, ich danke dir für meine kostbare Schwester und ich spreche hinein in Jesu Namen, dass diese Organe wieder zurückgehen in ihre normale Größe, ihre normale Funktion, Herr. Danke, Herr. Ich gehe auch an in Jesu Namen gegen diesen Tumor, dass er sich auflöst, dass er verschwindet jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass ihr ganzer Körper wieder in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, Herr. Dass jede böse Zelle weicht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. In Jesu Namen befehlen wir jeder bösen Zelle zu weichen jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Du hast Krankheit besiegt. Danke, Herr. Danke, Herr. Sodass wir es nicht mehr tragen müssen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Yes. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Für göttliche Gesundheit. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Danke. Amen. Amen. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Lass es uns wissen. Schick uns den Bericht. Danke, Herr. Amen. Gib ihm alle Ehre. Danke, Herr. Und was ich noch gesehen habe, und zwar habe ich gesehen ein rechtes Knie. Und zwar ist es entweder der Meniskus oder es ist die Kniescheibe betroffen. Gibt es jemanden, der an seinem rechten Knie mit Meniskus oder Kniescheibe Probleme hat? Mhm. Ja, super. Sonst noch jemand? Ja, und genau. Kommt direkt nach vorne, wenn euch das betrifft. Ja, okay. Was ist bei dir die Diagnose? Ich war nicht beim Arzt, aber ich habe eigentlich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, im rechten Knie und es fühlt sich an wie Meniskus. Okay, also Schmerzen. Okay, also, okay, bei dir? Knorpelabnutzung und Meniskusunförmigkeiten. Okay, okay, und deswegen auch Schmerzen? Ja, okay, alles klar. Dann bete ich einfach für euch beide. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich gehe an in Jesu Namen, Herr, gegen diese Beschwerden im rechten Knie, Meniskus oder Kniescheibe, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich setze wirklich frei, dass dieses Knie in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, Herr. Danke, Herr, dass jeder Schmerz weicht, Herr. Danke, Herr, dass der Meniskus seine richtige Funktion erfüllt, dass er wiederhergestellt wird, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Die Kniescheibe, Herr. Danke, Herr. Alles in die Schöpfungsordnung Gottes. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Testet mal, was sich verändert hat. Probiert es einfach aus, das, was ihr testen könnt. Was hat sich verändert? Noch nicht so viel. Aber was hat sich verändert? Oder hat sich verbessert? Oder? Es ist kühl geworden. Kühl? Okay, interessant, kühl, ja. Was hat sich bei dir verändert? Also im Moment tut es nicht weh. Im Moment tut es nicht weh, okay. Ja, Amen. Amen. Amen. Und bei dir auch. Alle Schmerzen verschwinden. Bewegungseinschränkungen wird völlig wiederhergestellt. Das setzt man frei, Herr. Für jedes Knie. Danke, Herr. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Weißt du, er ist so gut. Und er hat noch viel, viel mehr für heute vorbereitet. Und wir gehen jetzt weiter ins Wort Gottes. Und du darfst deinen Platz einnehmen. Du darfst nochmal, wenn du deinen Nachbarn noch nicht begrüßt hast, darfst du auf dem Weg dorthin deinen Nachbarn noch begrüßen und ihn drücken. Genau. Amen. Preist den Herrn. Wow, was für eine Gegenwart Gottes heute Morgen schon wieder hier. Ich bin so froh, aus dem Urlaub zurück zu sein. Halleluja. Das willst du nicht verpassen. Amen. Geben wir mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus. Halleluja. So eine mächtige Gegenwart Gottes. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Gott ist gut. Halleluja. Man muss immer kürzer Urlaub machen, weil sonst verpasst man die entscheidenden Dinge hier. Weißt du, Herrn, ja. Schön, wer von euch war schon im Urlaub? Okay, wer von euch ist noch im Urlaub? Ihr über Livestream, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, ich fange immer mal gern mit was Lustigem an. Und heute mal nicht ganz so christlich, aber trotzdem lustig. Okay, und zwar die Geschichte von einem Hund, der in eine Bar kommt und sich ein Bier bestellt. Und der Barkeeper ist etwas überrascht, aber er serviert dem Hund das Bier. Der Hund trinkt es aus und bittet um die Rechnung. Der Barkeeper sagt, mach $10. Der Hund bezahlt, will durch die Tür hinausgehen. Der Barkeeper ruft ihm noch so hinterher und sagt, hey, es ist normalerweise aber nicht üblich, dass hier Hunde trinken. Und daraufhin antwortet der Hund und ruft zurück und sagt, ja, für $10 pro Bier kann sich auch kein Hund hier leisten. Okay, nochmal was für ganz Schlaue. Ein Schlaukopf schließt eine Wette mit einem Dummkopf ab. Okay, das war noch nicht der Witz. Der Schlaukopf sagt, hey Dummkopf, für jede Frage, die ich dir stelle und auf die du keine Antwort weißt, musst du mir $5 zahlen. Und für jede Frage, für jede Frage, die ich dir stelle und du weißt keine Antwort drauf, musst du mir $5 zahlen. Aber für jede Frage, die du mir stellst und ich weiß die Antwort nicht drauf, muss ich dir $5,000 zahlen. Weil er ja der Schlaumeier ist, oder? Okay, also der Dummkopf sagt, okay, machen wir. Der Schlaumeier sagt, okay, wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Der Dummkopf weiß es natürlich nicht, gibt ihm $5. Daraufhin der Schlaumeier sagt, okay, was ist deine Frage? Der Dummkopf sagt, welches Tier steht auf 2 Beinen, aber schläft auf 3 Beinen? Der Schlaumeier versucht angestrengt, die Lösung zu finden, aber er kommt einfach nicht drauf. Schlussendlich gibt er im Zähneknirschen die $5,000 und sagt, Mensch, ich habe es wirklich nicht gewusst, aber jetzt sag mir, was läuft auf 2 Beinen, aber schläft auf 3? Okay, der Dummkopf gibt ihm $5. Okay, also, das ist was für Schlaumeier. Halleluja. Okay, Preist den Herrn, wir haben uns das letzte Mal oder die letzten Male eigentlich, auch letzten Sonntag, als wir nicht da waren, habt ihr eine super Botschaft vom Christian gehört über unsere grenzenlosen Möglichkeiten, die wir haben in Jesus, ja, in dem jede Grenzen von unseren Möglichkeiten entfernt sind. Wir hatten eine zentrale Bibelstelle und zu der möchte ich heute nochmal zurückkehren, aber heute unter einem ganz anderen Aspekt, und zwar Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten, das heißt so viel wie göttlichen Werken in diesem Zusammenhang. Wir sind in Christus Jesus geschaffen zu göttlichen Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, und wir haben uns das letzte Mal angeschaut, wie wichtig es ist, was wir uns vor Augen halten, ja, welches Kopfkino wir innerlich haben, welche Vision wir vor Augen haben, worum es in unserem Inneren geht, darauf bewegen wir uns zu, auf die guten Werke, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und heute Morgen möchte ich insbesondere darauf eingehen, den ersten Teil dieses Verses, wo es hier nämlich heißt, denn wir sind sein Gebilde, oder man kann auch übersetzen, sein Meisterwerk, ja. Wir sind sein Meisterwerk und dann sagt er, in Christus Jesus geschaffen zu guten oder zu göttlichen Werken. Das heißt, wir sind befähigt zu guten, zu göttlichen Werken, aber wir sind befähigt einzig und allein, und darauf möchte ich heute raus, einzig und allein in Christus Jesus. Sag mal, in Christus Jesus. Und weißt du, wir müssen uns immer mal wieder bewusst machen, was es bedeutet, in Christus Jesus zu sein und außerhalb von Christus Jesus zu sein. Zu wie viel bist du fähig an guten Werken außerhalb von Christus Jesus? Wie viele gute Dinge kannst du außerhalb von Jesus tun? Okay, ich sag's dir mal, Jesaja 64, Vers 4 bis 5 ist eine gute Beschreibung unseres Zustandes, ohne in Christus Jesus zu sein. Und jetzt musst du dich da fest anschnallen, weil das ist Hardcore, das ist richtig heftig. Ja, das ist ohne in Jesus zu sein. Da sagt hier der Prophet Jesaja, er sagt, wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. Außerhalb von Jesus Christus bist du völlig in deine Irrwege verrannt und du merkst es nicht mal. Du bist wie der Schlaumeier in diesem Witz, der dachte, er wäre wunderbar wie schlau, aber im Grunde genommen war er der Dummkopf und der Dummkopf war ich der Schlaumeier. Amen. Wir haben alle gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. In den Augen Gottes sind wir alle, sag mal alle, alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Warum? Weil wir von Natur nicht die Natur Gottes haben, sondern von Natur haben wir durch Adam die Natur der Sünde und damit die Natur Satans, die Natur des Teufels. Und damit sind wir zu nichts anderem fähig als zu Dingen, die in den Augen Gottes wie ein schmutziges Kleid sind. Er sagt weiter, wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Das ist heftig, ne? Das ist das Wort Gottes über jeden Menschen außerhalb von Jesus Christus. Ja, wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Römer 3, Vers 10 bis 18 sagt es ganz ähnlich, jetzt im neuen Bund, weil du sagst vielleicht, ja, das ist ja alter Bund, das ist Jesaja und so weiter. Nein, Römer 3, Vers 10 bis 18 sagt genau dasselbe, bezieht sich auf das Alte Testament und Paulus sagt, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist, also der es checkt, mit anderen Worten. Amen, wo sind die Checker dieser Welt? Die Faktenchecker und sonstigen Checker. Weißt du, keiner checkt es, heißt es hier. Keiner checkt es, der nicht nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und er spricht über dich übrigens außerhalb von Jesus, ja. Ich habe ja gesagt, das ist Hardcore. Ja. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Amen. Außerhalb von Jesus bist du verloren. Amen. Ohne ihn bist du verloren. Paulus hat es so ausgedrückt in Römer 7, Vers 24. Also er spricht von sich vor seiner Bekehrung. Er spricht vom alten Menschen. Er spricht von unerlösten Menschen. Er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wer wird mich retten? Römer 3, 22 heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und dann gibt er im nächsten Halbsatz selber die Antwort und sagt, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Amen. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Das ist jetzt wieder Römer 3, 24. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Sag nochmal, in Christus Jesus. In Christus Jesus, in ihm. Epheser 1, Vers 7 sagt so, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm, alles geht darum, in ihm zu sein, in Christus. Nur und einzig und allein in ihm ist die Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden liegt nicht in deinen guten Werken der Buße. Sie liegt auch nicht in deinen guten Werken der Wiedergutmachung oder der Sühne, die du tust, wie auch immer. Ja, da gibt's ja verschiedene Traditionen. In der einen Tradition betet man fünf Vater Unser zur Sühne. In der anderen macht man vielleicht eine Wallfahrt oder sonst irgendwas. Vielleicht in wieder einer anderen Tradition spendest du einfach ein bisschen Geld oder was auch immer. Weißt du, all das, in all dem ist keine Erlösung, sondern in ihm ist die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Halleluja. Römer 5, Vers 9, Neues Leben Übersetzung, führt es nochmal mehr auf den Punkt und da heißt es dann so, und da wir durch das Blut von Christus, weil das ist, was ihn ausmacht, weißt du, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weißt du, so sehr, das ist nicht ein Begriff von, ja, so viel, so stark oder so, sondern es ist ein Qualitätsbegriff. So sehr heißt, mit der Art von Liebe, mit der er sein Leben hingegeben hat, mit der Art von Liebe, die durch sein vergossenes Blut für uns ausgedrückt ist, mit der Art von Liebe hat Gott uns geliebt. Da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist es sicher, dass Christus uns vor dem Gericht bewahren wird. Amen. Das heißt, da ist Sicherheit im Blut Jesu. Amen. Sicherheit. Dass durch das Blut Jesu bist du gerechtfertigt. Das Blut Jesu ist der Garant, nichts anderes. Das Blut Jesu, weißt du, die Bibel sagt, so wie im alten Bund das Blut der Tiere immer wieder vergossen werden musste, um einfach immer wieder neu von den Sünden zu reinigen, die sie eben doch wieder bewusst oder unbewusst begangen hatten. So sagt die Bibel, im neuen Bund, ein für alle Mal wurde das Blut von Jesus Christus vergossen und es gilt in alle Ewigkeit vor dem Thron Gottes, spricht es lauter als das Blut Abels. Amen. Halleluja. Hebräer. Heute habe ich einige Bibelstellen raus, weil das brauchen wir das Wort Gottes. Halleluja. Hebräer 9, Vers 12. Hoffnung für alle heißt es, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Er hat es aus. Es hat aufgehört. Weil 70 nach Christus hat das Opfer im Tempel aufgehört. Das war kein Zufall, das war nicht einfach nur ein zufälliges historisches Ereignis und es ist auch kein Zufall, dass es bis heute nicht wieder angefangen hat. Weil Christus hat nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden geopfert, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Sag mal, ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Halleluja. Weißt du, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder neu uns die Kraft des Blutes Jesu vor Augen halten. Weißt du, und nicht nur als eine theoretische Kraft, so, oh ja, das ist stark, was das Blut getan hat vor 2000 Jahren, sondern es ist eine lebendige Realität heute im Hier und Jetzt. Und es gilt für dein vergangenes Leben, aber es gilt auch für dein jetziges Leben und es gilt für dein zukünftiges Leben. Denn ein für allemal hat Jesus sein Blut vergossen. Halleluja. In Bezug auf dein früheres Leben, sagt Römer 3, 25 bis 26, das lese ich jetzt mal in der Luther-Übersetzung, da heißt es, den, nämlich Jesus, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo du das erste Mal Jesus Christus in deinem Leben aufnimmst, wo du dich badest im Blut Jesu sozusagen, ja, wo du das Blut Jesu in Empfang nimmst, wo du dich entscheidest, nicht mehr länger auf deine eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, weil das ist der entscheidende Punkt. Das hindert dich daran. Es hindert dich, das anzunehmen, deine eigenen guten Werke, dein beflecktes Kleid. Du merkst es gar nicht. Du denkst, ja, aber das Gute habe ich gemacht und dadurch bin ich doch sicher auch qualifiziert, vor Gott angenommen zu werden. Also und Gott sagt, hey, alles schmutzige Kleider, wirf sie in die Tonne, verbrenn sie, vergiss es, du brauchst ein völlig neues Kleid, ein völlig neues Leben. Amen. Ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und in dem Moment, wo das geschieht, in dem Moment wird die Sünde der Vergangenheit in einem Moment getilgt durch das Blut Jesu. Ja, und du hast Frieden mit Gott. Kolosser 1,20, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Das heißt, das Blut Jesu Christi gibt dir Frieden in Bezug auf deine Vergangenheit. Amen. Sag mal, Frieden in Bezug auf meine Vergangenheit. Halleluja. Frieden in Bezug auf deine Vergangenheit und ein neues Leben in Christus Jesus. Sag mal, ein neues Leben in Christus Jesus. Und dieses neue Leben, dass du empfängst in dem, was die Bibel auch nennt, die neue Geburt. Also in dem Moment, wo du Jesus in deinem Leben als deinen persönlichen Herrn und Erlöser annimmst, sein Blut annimmst. Diese neue Geburt, die du in dem Moment empfängst, befähigt dich, jetzt kommt's, befähigt dich, ein Leben in Christus Jesus zu leben und damit außerhalb der Sünde. Oh glory. Amen. Weißt du, das ist uns oft nicht bewusst. Die neue Geburt, das sagt die Bibel ganz klar und ganz eindeutig, die neue Geburt befähigt dich zu einem sündlosen Leben. Oh, okay, bevor du mich steinigst, ich lese dir zwei Bibelverse vor. Wir kommen gleich noch zu Fehlern, die du noch machst und so weiter. Aber jetzt hör erstmal zu, okay? Die neue Geburt befähigt dich zu einem sündlosen Leben. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, also der Same Gottes. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Sagst du, wie ist das möglich? 1. Johannes 3, Vers 6, drei Verse vorher heißt es, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der in ihm bleibt, sag mal, in ihm bleiben. Weil es ist eine Sache, einmal das Blut Jesu zur Waschung zu empfangen und die Vergebung durch das Blut Jesu zu empfangen. Und die andere Sache ist es, in ihm zu bleiben. Amen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In ihm ist Sündigen nicht möglich. Amen. Weißt du, in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, tatsächlich, das glaube ich von ganzem Herzen, wenn du wirklich von Neuem geboren bist, die Gnade Gottes empfangen hast in Christus Jesus, dann bist du nicht mehr zur gewohnheitsmäßigen Sünde fähig. Du bist nicht mehr dazu fähig. Das sagt übrigens auch die Bibel, du bist nicht mehr fähig. 1. Johannes 3, Vers 16, das ist dasselbe Kapitel, ein paar Verse weiter unten, sagte, ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und du kannst, jetzt sagst du, ja, Menschenmörder, das ist ja gleich ziemlich heftig. Aber weißt du, du kannst genauso einsetzen, ihr wisst, dass kein Gewalttätiger, kein Dieb, kein Lügner, kein Ehebrecher, kein Säufer, was auch immer, ewiges Leben bleibend in sich hat. Wenn du ewiges Leben bleibend in dir hast, dann wird das ewige Leben in dir ständig gegen die gewohnheitsmäßige Sünde aufbegehren. Und selbst wenn du nicht sofort alles los wirst von deinem sündigen Lebensstil, den du vor deiner Bekehrung gelebt hast, wird es trotzdem nur eine Frage der Zeit sein, bis dieses Leben sich, auch dieses sichtbare Leben sich verändert, sodass dieser sündige Lebensstil aus deinem Leben verschwindet. Amen. Also es kann nicht sein, dass Leute sagen, ich bin seit 30 Jahren Christ, aber die gewohnheitsmäßige, was weiß ich, den gewohnheitsmäßigen Ehebruch habe ich immer noch nicht unter den Füßen. Also da musst du wieder zurück zum Basic kommen. Verstehst du? Basic ist in Christus Jesus bleiben. In seinem Blut bleiben. In der neuen Geburt bleiben. Ihr wisst, dass kein Menschenmörder oder Säufer, Dieb, Lügner, Ehebrecher, was auch immer, Gewalttätiger, sonst was, ewiges Leben bleibend in sich hat. Weißt du, wenn du dauerhaft in Sünde leben kannst, ohne dass etwas in dir dagegen ankämpft, dann ist die Frage, ob du wirklich von neuem geboren bist. Dann ist die Frage, wo du unterwegs bist. Dann hast du vielleicht doch nur eine Religion empfangen, aber nicht wirklich den Jesus Christus, der durch die Kraft des Blutes die Macht der Sünde besiegt hat. Amen. Weißt du, ich sage damit nicht, und jetzt komme ich natürlich zu dem, was du sofort sagst, ich sage damit nicht, dass du, wenn du von neuem geboren bist, keine Fehler mehr machst in diesem Leben. Aber ich sage dir auch, ich hoffe, es sind immer weniger gravierende. Amen. Weil du wächst ja. Wenn du jetzt nach, was weiß ich, ich bin jetzt seit 37 Jahren mit Gott unterwegs. Also ich kann sagen, seit auf jeden Fall 35 oder 34 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, lebe ich definitiv nach den Definitionen von Sünde in der Bibel ein sündenfreies Leben. Also du wirst in meinem Leben der letzten, was weiß ich, 35 Jahre keine Sünde finden im Sinne von Unzucht, Ehebruch, Unreinheit, was weiß ich, Saufen, sonst irgendwas. Morden auch nicht mehr, schon eine Weile jetzt. Ja. Weißt du, wirst du nicht finden. Und ich hoffe, wenn du ein bisschen länger Christ bist, ist es bei dir genauso. Aber weißt du, das heißt nicht, dass ich keine Fehler mehr mache. Das heißt nicht, dass ich nicht noch manchmal unter dem Standard lebe, den eigentlich der Heilige Geist setzt von Heiligkeit, von, ich sag mal, von Vollkommenheit. Ja, seid vollkommen, wie er vollkommen ist. Ich kann nicht behaupten, dass ich schon immer vollkommen rede, handle, bin wie Jesus. Aber hoffentlich immer mehr. Hoffentlich. Ich strecke mich danach aus. Ich strecke mich danach aus. Und weißt du, in dem Moment, wo du dich danach ausstreckst, wird die Gnade Gottes an dir arbeiten und dich verändern. Aber du kommst immer wieder zum gleichen Punkt zurück, nämlich von dem Punkt, dass du dich in Christus Jesus bergen musst. Dass du dich in seinem Blut bergen musst. Amen. Da kommst du nicht drüber raus. Also ich habe, als ich vor 37 Jahren zu Gott gekommen bin, in einer Notsituation, zu Gott geschrien habe und gesagt habe, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu was in meinem Leben. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte diesen tiefen Frieden in meinem Herzen und ich wusste, die Bestimmung meines Lebens würde es ab jetzt sein, diesen Vater mehr kennenzulernen. Ich kannte ihn ja noch überhaupt nicht. Ich wusste ja gar nicht, ob es ihn gibt, aber in dem Moment wusste ich es. Und ich wusste, diesen Vater muss ich kennenlernen. Und ich habe, weil ich auch keinerlei große Unterweisung hatte jetzt von irgendjemand, ich war nicht in irgendwelchen christlichen Kreisen unterwegs, deswegen habe ich halt einfach das, was ich wusste, ich habe das Vaterunser, kannte ich auswendig aus dem Konfirmandenunterricht, ich kannte den Psalm 23 und dann habe ich halt einfach immer diese Gebete gebetet und wiederholt. Und in meinem Herzen habe ich einfach permanent mich auf Gott ausgerichtet. Ich hab dieses Gebet, Vater unser, jeden Tag, ich weiß nicht wie viel tausend Mal, gemurmelt, einfach weil ich gespürt habe, es richtet mich auf Gott aus. Als mir irgendjemand gesagt hat, dann, hey, es kommt auf Jesus an, er ist der Erlöser, dann habe ich mich auf Jesus ausgerichtet. Und dann habe ich in meinem Herzen geschrien, Jesus, Jesus, Jesus. Ich habe einfach, weißt du, ich wusste auch nicht viel Besseres. Ich habe einfach den Namen Jesus ausgerufen und dadurch wusste ich meine, ohne dass ich diese Theologie kannte, die ich dir heute predige, aber ich habe einfach gespürt, hey, da kommt Frieden, da kommt Klarheit, da geht's weiter. Weißt du, ich würde heute sagen, ja, da habe ich mich in Christus Jesus geborgen. Aber jetzt sage ich dir was. Heute 37 Jahre später bin ich, was das angeht, keinen Schritt weiter. Das heißt, ich mache immer noch das Gleiche. Also jetzt vielleicht nicht das Vaterunser speziell oder Psalm 23, aber weißt du, so oft, weißt du, ich liege abends im Bett und ich rufe einfach nur den Namen Jesus. Ich sage einfach nur den Namen Jesus. Ich sage Jesus, Jesus. Weil in dem Namen Jesus ist Frieden. In seinem Blut ist Frieden. Ich berge mich in seiner Erlösung. Ich berge mich in ihm. Weißt du, du kommst nicht darüber hinaus. Du brauchst das immer wieder neu. Du kommst nie darüber hinaus. In dem Moment, wo du denkst, dass du darüber hinauskommst, beginnst du schon wieder auf deine eigenen Werke zu vertrauen. Denkst du, wow, jetzt bin ich so fromm, jetzt bin ich so heilig, jetzt habe ich so viel bewirkt. Schau doch mal, was ich alles bewirkt habe für Gott. Ha! Und Gott sagt einfach, dreckiges Kleid. Ab damit. Zählt nichts. Also, beziehungsweise, wenn irgendwas, was Bedeutung hat, durch dein oder mein Leben hervorkommt in diesem Leben, dann ist es alles nur auf ihn zurückzuführen. Dann ist es alles nur auf Christus in dir zurückzuführen. Dann ist es alles nur seine Gnade. Dann ist es alles nur, weil du in Christus Jesus geblieben bist. Amen. Halleluja. Weißt du, selbst wenn du dir keiner Fehler bewusst bist, sagt das Wort Gottes, brauchst du das Blut Jesu. Selbst dann, Paulus sagt es, 1. Korinther 4, Vers 3 bis 4, er sagt, ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Das heißt, er war auch so wie vielleicht du und vielleicht ich, wenn du schon länger gläubig bist, du bist dir keiner größeren Sünde bewusst. Und da ist vielleicht auch tatsächlich keine. Aber Paulus sagt, ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern er sagt, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Amen. Das heißt, was brauchst du? Jesus, Jesus, Jesus. Also der Name Jesus vertreibt die Geister von Zweifel. Der Name Jesus vertreibt die Geister der Unsicherheit. Der Name Jesus vertreibt die Ängste. Der Name Jesus vertreibt die Macht der Sünde. Der Name Jesus vertreibt die Versuchung. Der Name Jesus wäscht dich durch das Blut, das er vergossen hat. Amen. Du kommst nicht darüber hinaus. 1. Johannes 5, Vers 17 heißt es, das ist ganz interessant, weil es gibt zwei Worte in der Bibel. Das eine ist das Wort für Sünde und das andere ist das Wort Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit, im Englischen wird es mit Iniquity übersetzt. Ja? Und Ungerechtigkeit ist wie so eine schwächere Form von Sünde. Also so nicht diese klare Sünde, so gemäß Sündenregister Galater 5, 19, die Werke des Fleisches aber sind und dann, was haben wir, Unzucht und Zauberei und Fresserei und Sauferei und so weiter. Ja, steht alles da, oder Völlerei heißt es da. Ja, all diese Geschichten, ja, weißt du, diese klar zu benennenden Sünden, das ist Sünde. Aber dann gibt es Ungerechtigkeit. Und dann sagt die Bibel, in 1. Johannes 5, 17 heißt es dann, jede Ungerechtigkeit, also dieses schwächere Wort für Sünde, so das, wo man so sagen kann, naja gut. Also wenn du dir das genau überlegst, ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch als Kinder, wenn es darum ging, irgendwie ein Stück Kuchen zu teilen, den Kuchen ein bisschen ungleich geteilt haben und dann das größere Stück für sich genommen haben. Ehrlich. Wie viele haben das noch als Erwachsene getan? Wie viele tun es heute noch? Okay, was ist das? Das ist einfach, ich sage mal so, das ist Ungerechtigkeit. das ist jetzt nicht diese schwere Sünde, der andere wird dadurch nicht schwer verletzt, aber das ist einfach so dieser, vielleicht schon, ich weiß nicht, weil sie sagen, was, natürlich, das ist höchst verletzend. Da brauche ich 4 Wochen Seelsorge. Okay. Ungerechtigkeit. Also diese kleinen Sachen. Also eigentlich ist mir jetzt im Urlaub wieder so bewusst geworden, weißt du, eigentlich musst du das sagen, so wie, ich meine, es ist doch eigentlich auch ungerecht, dass wir hier in einem Land leben können, in dem sich praktisch jeder immer mal wieder einen schönen Urlaub leisten kann. Und andere Leute leben, die auch Christen sind und Menschen sind und überhaupt, leben in Ländern, wo sie gar nicht mal davon träumen können. Das ist auch ungerecht. Ja, ich habe da keine Antwort drauf, was du tun kannst. Ja. Können Sie jetzt sagen, okay, gut, ich gebe jetzt all das Geld, was ich für den Urlaub gegeben habe und schicke es nach Afrika, aber ist die Frage, ob es dann dort weiterhilft wirklich. Aber verstehst du, also ich will dir damit nur sagen, wir sind nie frei, völlig von jeder Ungerechtigkeit aus uns selber heraus. Und die Bibel sagt, 1. Johannes 5, Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Nur Sünde, die nicht zum Tod ist. Naja, sehr tröstlich. Bring dich nicht sofort um. Dein ungerechtes Kuchenstück bringt dich nicht sofort um. Okay, aber Sünde ist es trotzdem. Das heißt, es trennt dich von Gott. Das heißt, du kommst wieder an den Punkt, es gibt nur eine Sicherheit für uns, in den Augen Gottes gerecht zu sein, und das ist das Blut Jesu. Es gibt nur diese eine Sicherheit, in seinen Augen richtig zu sein, in der Beziehung zu ihm richtig zu stehen, im Frieden mit ihm zu sein. Es gibt nur eine Grundlage dafür, und das ist Jesus. Jesus, in Jesus zu sein, ausgerichtet auf Jesus zu sein, ausgerichtet auf sein Blut zu sein. Weißt du, deswegen hat er uns das Abendmahl gegeben. Wir feiern uns nächsten Sonntag wieder hier, weißt du? Aber übrigens, das wollte ich dir auch mal sagen zwischendurch, die Tatsache, dass wir nur etwa einmal im Monat hier im großen Rahmen Abendmahl feiern, hat rein organisatorische oder logistische Gründe. Also einfach, weil es sonst einfach zu viel werden würde. Aber das heißt nicht, dass du nicht viel öfters Abendmahl nehmen sollst. Amen. Weil indem du das Abendmahl nimmst, hältst du dir vor Augen, was die Grundlage für deine Gerechtigkeit ist. Das Blut Jesu. Und der zerbrochene Leib Jesu. Amen. Das ist die Grundlage. Das ist nur da drin. Weißt du, darin birgst du dich und du richtest deinen Blick darauf aus. Und in dem Moment kommt wieder neu diese Gewissheit. Du weißt, okay, nicht wegen meiner Gerechtigkeit, nicht weil ich so toll bin, nicht weil ich so heilig bin, nicht weil ich so viel für Gott getan habe, nicht mal wegen all den vielen, vielen Seelen, die du vielleicht ins Reich Gottes geführt hast und die sich durch dich bekehrt haben und die geheilt wurden. Weißt du, du kannst Tausende heilen, du kannst Tausende erretten, du kannst 150 Gemeinden gründen und was weiß ich, dein Buch ins kirchengeschichtliche Buch eingetragen bekommen für alle Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und ich sag dir, ohne in Christus Jesus zu sein, ohne das Blut Jesu, gibt es keine Grundlage dafür, dass du bei Gott angenommen bist. Halleluja. Und da musst du immer wieder hin zurückkommen. Ja, Hebräer 12, 24, noch eine Bibelstelle sagt, dass wir gekommen sind zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und jetzt kommt's. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Was war das Blut Abels? Das Blut Abels war im Gegensatz zum Blut Kains. Nein, du musst es so sagen, das Blut Abels war sozusagen das ungerecht vergossene Blut, das Kain vergossen hat. Ja, Kain hat es ungerechterweise vergossen. Also das heißt, es ist das Symbol für die Ungerechtigkeit des Menschen. Es ist das Symbol für jede kleine Ungerechtigkeit, die deinem Leben anhaftet. Und dann setzt du dem entgegen das Blut Jesu und sagt, dieses Blut redet lauter als das Blut Abels. Weißt du, das ist, der Grund zur Freude. Das redet lauter. Weißt du, manchmal schreit dich vielleicht deine eigene Fehlerhaftigkeit an. Manchmal schreit dich vielleicht an, wie unvollkommen du noch bist. Es schreit dich an, laut. Du bist nicht richtig, du bist noch, wo bist du überhaupt? Dann hast du das Blut Jesu. Und es schreit lauter. Es schreit lauter und es sagt gerecht, gerecht, gerecht, gerecht. Richtig gestellt. In Christus Jesus richtig gestellt. Es schreit lauter. Oh, Halleluja. Bist du nicht froh, dass es lauter schreit? Bist du nicht froh, dass Jesus für uns Fürbitte tut im Himmel? Oh, weißt du, wo wären wir? Wo wären wir ohne ihn? Weißt du, wir verdanken alles seinem Blut. Das ist, weißt du, das musst du dir auch mal wieder bewusst machen. Das haben wir jetzt auch wieder im Urlaub, haben wir darüber wieder geredet, wieder neu bewusst gemacht. Weißt du, die Tatsache überhaupt, dass wir, ich komme nochmal drauf zurück, in einem Land leben oder auf einem Kontinent leben, ja, auf der du in doch vergleichsweise großer Freiheit leben kannst, auf der du Möglichkeiten hast, auf dem du in Urlaub fahren kannst und schöne Dinge genießen kannst. Also gäbe es irgendetwas von diesen schönen Dingen für unser Leben wirklich, ohne dass Jesus vor 2000 Jahren sein Blut vergossen hätte? Rein historisch gesehen mal. Ich meine, wie ging es den Menschen damals, als Jesus kam? Überall auf der Welt. Wie ging es ihnen? Da war, ich meine, ein Urlaub, da konnte vielleicht der Kaiser dran denken, aber und vielleicht noch ein paar Superreiche. Aber weißt du, das war ein elendes Leben. Die meisten sind gestorben, bevor sie 50 waren. Wäre ich schon tot. Ja, damals war, zur Zeit von Jesus warst du ein Greis, wenn du über 50 warst. Dann hast du zu den Greisen gehört. Und ich meine, wenn du 70 oder 80 warst, warst du Methusalem oder keine Ahnung, was du dann warst, und warst du scheintot oder ich weiß nicht. Also ich will jetzt hier niemanden beleidigen, aber es war damals. Verstehst du, heute haben wir eine andere Zeit. Aber weißt du, wer irgendetwas, hätte die Weltgeschichte wirklich diesen Fortschritt hervorbringen können, den wir heute einfach so selbstverständlich genießen, hätte das hervorbringen können? Und ist es ein Zufall, dass er vor allen Dingen in christlich geprägten Nationen stattfindet? Ist es ein Zufall? Hätte das alles hervorkommen können, ohne dass Jesus vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen wäre und sein Blut vergossen hätte? Das musst du mal bewusst machen, wenn du im Urlaub bist. Wir haben gesagt, danke Jesus für dein Kreuz, dem wir diesen Urlaub verdanken. Ja, das kannst du sagen. Danke für dein Kreuz. Oh, du kannst es alles darauf zurückführen. Weißt du, alles an Schönen, an Guten in deinem Leben, du kannst es darauf zurückführen. Oh, Halleluja. Also, das Blut Jesu, ich bin abgeschweift. Das Blut Jesu ist die Grundlage für deine Gerechtigkeit im Jetzt. Deine Gerechtigkeit, was deine Vergangenheit angeht. Und das Blut Jesu ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt in der Zukunft irgendetwas Gutes, Göttliches hervorbringen kannst durch dein Leben. In Christus Jesus bist du geschaffen zu guten Werken. Das Blut Jesu Christi ist die einzige Voraussetzung. Und es ist die Voraussetzung. Nur durch das Blut Jesu kannst du gute Dinge hervorbringen. Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Wie von euch wollen tote Werke vollbringen in diesem Leben? Nein. Willst du nicht? Du willst die guten Werke, die Gott vorher bereitet hat, dass du nur in ihn wandeln brauchst, die willst du vollbringen. Aber was ist entscheidend? Das Blut Jesu reinigt uns von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Damit wir mit anderen Worten befähigt sind, Gott in einer irgendwie sinnvollen, wirksamen Art und Weise zu bringen, steht immer wieder neu am Anfang nur ein Name. Und es ist der Name Jesus. Es ist das Blut Jesu Christi. Immer wieder. Weißt du, genier dich nicht, wenn du nie darüber hinauskommst. Andere mögen in was weiß ich was schwelgen und sagen, ja, aber ich habe 5 Engel gesehen und ich habe diese und ich habe jene Offenbarung. Und du liegst abends im Bett und sagst einfach, Jesus, Jesus, ich brauche dich. Jesus, danke, danke, dass du da bist. Danke, dass ich in dir sein darf. Danke für dein Blut. Weißt du, das ist der Punkt, an dem Gott wirklich zu wirken beginnt. Alles andere sind irgendwelche hohen Gespinste. Halleluja. Weißt du, wenn du wirklich dein Ziel erreichen möchtest in diesem Leben, dann merk dir, dass du nie über diesen Punkt hinauskommst. Komm immer wieder dahin zurück. Ich bin Gott so dankbar, dass er wirklich die ersten Jahre meines Gehens mit Gott, als ich die ersten 3 Jahre kannte ich überhaupt keine wirklichen Christen und war mit Gott unterwegs in einem gewissen kirchlichen Umfeld, aber da war keiner von neuem geboren oder so. Und ich habe einfach nur davon gelebt, jeden Tag mich innerlich auf Gott auszurichten, nach Gott zu schreien. Und nach diesen 3 Jahren wusste ich schon, bevor ich überhaupt Christen kennengelernt habe, wusste ich schon so tief, hey, ich muss nur einfach mich auf ihn ausrichten und dann verändern sich die Dinge. Und ich bin Gott dankbar, dass er das über Jahre in mich hineingebaut hat. Letztendlich am Anfang, ganz ehrlich, aus purer Not, nicht aus theologischer Erkenntnis. Da war ich noch kein Theologe. Ich habe dann erst Theologie studiert. Verstehst du? Nicht aus irgendeiner theologischen Erkenntnis raus, sondern aus purer Not. Aber weißt du, Gott hat es so tief in mein Leben hineingegraben, dass auch dann, als die Not nicht mehr so offensichtlich war, ich wusste, davon darf ich nie wieder weggehen. Es war einfach eingraviert. Also Gott möchte heute Morgen diese Ausrichtung in dich eingravieren, ganz neu. Er möchte diese absolute, unbedingte Ausrichtung auf ihn in dich hineingravieren. Ohne ihn bist du verloren. Ohne ihn kannst du nichts bewirken. Ohne ihn hast du keine Zukunft. Ohne ihn ist alles, was du in diesem Leben an guten Werken tust, nur ein beflecktes Kleid. Aber ausgerichtet auf ihn kann das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene hervorkommen. Ausgerichtet auf ihn wirst du immer die Kraft haben, um das hervorzubringen, was Gott will. Noch eine letzte Bibelstelle aus dem Hebräer. Hebräer 13, 20 bis 21. Hebräer ist super, weil da geht es um das Opfer, da geht es um das Priestertum, um das Blut und so weiter. Ist super. Hebräer 13, 20 bis 21, Hoffnung für alle. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Ihn, durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde, ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus, sag mal Jesus Christus, nicht deine schlaue Erkenntnis, nicht deine Ideen, nicht deine Vision oder was auch immer, dein Wille oder sonst irgendwas, sondern Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Alles kommt darauf an, dass du in ihm bleibst. Alles kommt darauf an, dass du nicht darüber hinausgehst. Also am Ende kannst du nur immer wieder neu sagen, alles, Herr, bist du. Amen. Es gibt ja dieses Kirchenlied aus dem 19. Jahrhundert, das hier im Süden ist relativ bekannt, sonst teilweise nicht so. Stern, auf den ich schaue. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Unser Lobpreisteam hat es inzwischen drauf auch. Weil das ist einfach, weißt du, das ist für mich unerreicht in seiner Tiefe der Aussage, wo am Ende einfach immer wieder dieser eine Satz steht, alles, Herr, bist du. Ja, egal, wenn ich in der Liebe bleibe, Herr, alles bist du. Nur du kannst es bewirken, dass ich in der Liebe bleibe. Nur du kannst es bewirken, dass ich heilig lebe. Nur du kannst es bewirken, dass ich nicht in Sünde falle. Nur du kannst es bewirken, dass ich immer weniger Fehler mache. Das sollte ja unser Ziel sein, verstehst du? Wir sollten ja als Christen nicht immer sagen, ja gut, wir machen halt immer wieder die gleichen Fehler und nehmen immer wieder, sagen wir wieder 1. Johannes 1, Vers 9, ich bekenne meine Sünde, er ist treu und gerecht, er vergibt mir. Ja, Amen, er vergibt dir, er reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, er befähigt dich, immer weniger in diese selben Dinge hineinzufallen. Aber es ist er, alles Herr bist du. Wir haben nichts zu bringen, ja, so ist es, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles bist du. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, lasst uns mal zusammen aufstehen, lasst uns mal beten, lasst uns Gott danken für seine Gnade, weil das ist die Basis, weißt du, das ist die Basis auch dafür, dass du, ja, weißt du, wenn du betest, Was ist die Basis dafür, dass du glaubst, dass dein Gebet erhört wird? Was ist die Basis dafür, dass du so ein tolles Gebet betest, dass du die richtigen Worte gebrauchst? Und ja, ich glaube schon, dass es darauf ankommt auch, dass wir die richtigen Worte gebrauchen und nicht zum Beispiel diese alte Art des Gebets, ja, oh Herr, wenn es dein Wille ist, dann tu doch irgendwas oder so. Nein, die Bibel sagt ganz klar, er hat uns Autorität gegeben, ja, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird uns schaden. Also beten wir mit Autorität, wir beten mit Zuversicht. Aber weißt du was, gib dir die Zuversicht zum Thron der Gnade zu kommen und Gebetserhörung zu erwarten. Das Blut Jesu wieder. Amen. Da wir nun durch sein Blut Zuversicht haben, zum Thron der Gnade zu kommen und Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe durch das Blut Jesu Christi. Oh Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein vergossenes Blut heute Morgen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du es wirklich tief in unser aller Herzen eingräbst, ganz neu, Herr. Herr, diese Realität, Herr, alles bist du, Herr. Herr, nichts und niemand brauchen wir so sehr wie dich. Nichts und niemand kann uns diese Sicherheit geben. Nichts und niemand gibt uns diesen Frieden. Nichts und niemand gibt uns die Befähigung. Herr, du möchtest Großes, Grenzenloses durch uns tun, Herr. Aber getrennt von dir können wir nichts tun, Herr. Und so bewegen wir uns immer wieder neu in dich hinein. Ja, wir sind in dir, aber Herr, unsere Ausrichtung. Weißt du, du bist in Jesus, natürlich, das ist deine Position, aber es geht um deine Ausrichtung. Es geht darum, was hast du vor Augen, worauf schaust du? Schaust du wirklich, wenn du morgens aufwachst, schaust du auf ihn oder schaust du zuerst auf deine Möglichkeiten? Oh ja, heute könnte ich wieder das machen, heute könnte ich wieder jenes machen. Oder ist dein erster Blick auf ihn, ist dein erster Blick auf Jesus? Wenn du abends ins Bett gehst, ist es dann so, dass du dir überlegst, wow, das haben wir heute wieder Tolles geschafft oder das hat heute wieder überhaupt nicht geklappt oder das müssen wir besser machen oder sonst was? Oder ist es einfach der Blick auf Jesus, dass du sagst, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, in dir ist die Wahrheit, in dir ist die Klarheit, in dir ist die Liebe, in dir ist die Vergebung, in dir ist die Gerechtigkeit, in dir ist die Heiligkeit, in dir ist die Erlösung, in dir ist alles, was ich brauche, in dir bin ich befähigt. Oh, Halleluja! Oh, Heiliger Geist, male uns diese Realität vor Augen heute Morgen wie nie zuvor. Diese Realität, was es bedeutet, in Jesus zu sein, Herr. Herr, diese Sicherheit, diesen Frieden, diese Klarheit, Herr. Herr, diese Kraft, die daraus fließt, diese Kraft und Zuversicht immer wieder neu. Weißt du, du kommst nicht ans Ende deiner Kraft, wenn du auf Jesus schaust. Weil die Sache ist die, wenn du auf Jesus schaust, dann bist du in dem Moment schon ans Ende deiner eigenen Kraft gekommen und Gott kann seine Kraft in dich hinein. Geben. Halleluja. Und darauf kommt es an. Also Zeichen und Wunder, machtvolle Taten, wie kommen die hervor? Nicht durch deine Kraft, nicht durch deine Fähigkeit, nicht durch deine Schlauheit, sondern durch seinen Geist, durch deine Ausrichtung auf ihn vielleicht, durch deine Positionierung. Ja, aber alles andere macht er. Alles andere macht er. Oh Jesus, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Wir danken dir für dein Kreuzestod. Halleluja. Sag ihm mal mit deinen eigenen Worten, danke für dein Kreuz. Danke für dein Blut. Danke für das, was du für mich getan hast, Herr. Oh, wir bergen uns in dir. Wir bergen uns in dieser Realität, Herr. Herr, egal, was wir vielleicht für Fehler noch an uns selber feststellen oder auch egal, was für Fehler wir vielleicht an uns selber nicht feststellen. Wo wir denken, naja, wir sind doch eigentlich ganz gut. Danke, Jesus, Herr, dass wir ausschließlich in dir gerecht sind. Herr, wir schauen auf dich und wir nehmen neu in Anspruch, Herr, durch dich ist uns Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung geworden, Herr. Halleluja. Durch dich haben wir Weisheit. Durch dich haben wir Erkenntnis. Durch dich sind wir befähigt. Durch dich haben wir Kraft, in den vorbereiteten Wegen zu wandeln. Herr, alles bist du. Wir bergen uns in dir. Wir bergen uns mit allem, was wir sind, in dir. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass wir darin zur Ruhe kommen dürfen, Herr. Wir danken dir, Jesus, dass wir darin unsere Sicherheit finden, immer wieder neu. Heute Morgen, Vater, ich bete für jeden Einzelnen, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt darauf ausrichtest. Also ganz klar, weißt du, sei wie ein Kind, weißt du, du bleibst immer dieser Junge, verstehst du, oder dieses Mädchen, das einfach Jesus braucht. Also ich bin immer noch der Junge, mit der ich mit 18 war, ich habe einfach Jesus gebraucht. Ich bin nicht weitergekommen. Halleluja! Ich will jetzt nicht sagen, ich bin stolz drauf, weil das wäre dann wieder eine Sünde. Aber nein, aber weißt du, genier dich nicht, es einfach zu machen, es einfach zu sehen. Es ist wirklich so einfach. Es ist so einfach. Alles, Herr, bist du. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Halleluja. Also, alles, Herr, bist du. Oh, Jesus, wir danken dir. Streck mal deine Hände aus zu ihm und sag ihm nochmal Danke. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist durch deinen Geist. Danke, Herr, dass du wirkst, Herr. Gerade auch jetzt, Herr. Herr, wirklich deine Kinder und Menschen, die hier sind, wirklich birg's im Blut Jesu Christi, gerade jetzt, Herr. Oh, danke, Herr, dass du uns deinen zerbrochenen Leib und dein vergossenes Blut vor Augen führst, Herr, auch wenn wir heute nicht Abendmahl feiern, aber wir sehen es vor unseren Augen, Herr. Darin ist alles, was wir brauchen. Darin ist alles, was wir haben. Darin ist unsere Sicherheit. Darin ist unsere Erlösung. Darin ist unsere Befähigung. Nirgendwo anders. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Vielleicht können wir das singen, ja? Vielleicht können wir das Lied singen, einfach mal alle zusammen. Ich weiß, wer von euch kennt das Lied? Stern, auf den ich schaue. Wer kennt das? Okay. Doch einige. Halleluja. Ja, das ist ein Kirchenlied. Das ist schon ein bisschen älter, ist 150 Jahre, glaube ich. Aber es ist, hat eine Tiefe und es transportiert wirklich diese Botschaft. Also, wenn du das in deinem Herzen, wenn du das verinnerlichst, also dann hast du nicht nur Frieden, sondern dann bist du auch von Gott her positioniert für die guten Werke, die er bereitet hat. Dann bist du positioniert in dieser Herzenshaltung. Halleluja. Lass es uns singen zusammen. Lass uns nochmal diese drei Verse singen. Lass uns nochmal singen. Das ist so stark. Da ist sowas drauf. So eine Gegenwart Gottes. Halleluja. Come on. Stern auf Alles, Herr, bist du. Alles, Herr, bist du. Ah, Jesus, wir stehen in der Gegenwart deiner Herrlichkeit heute Morgen hier. Wir stehen in dir hier, bedeckt durch dein Blut, Herr. Wir geben dir die Ehre, Herr, für alles, was du in unserem Leben getan hast, Herr. Für alles, was du durch unser Leben getan hast, bis zu diesem Punkt, Herr. Du bekommst alles zurück, Herr. Wir haben nichts zu bringen von uns aus, Herr. Sondern alles bist du. Alle Ehre gehört dir. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen hier für alle diejenigen, die noch nicht diesen Frieden in ihrem Herzen empfinden, diesen Frieden, gerechtfertigt zu sein, allein durch deine Gnade, Herr. Die noch nicht diese Herrlichkeit erfahren haben, sich wirklich in Jesus zu bergen und zu erleben, dass sein Blut uns reinigt, dass sein Blut uns befreit, dass sein Blut uns neues Leben ermöglicht. Herr, ich bitte für alle diejenigen, die heute hier in diesem Raum sind und noch in diesem Unfrieden sind, die vielleicht noch kämpfen, innerlich kämpfen, ja, kämpfen gegen die volle Kapitulation. Denn Herr, das ist das, was du möchtest von uns, du möchtest die volle Kapitulation, Herr. Herr, ich bete auch für die, die über Livestream zuschauen heute Morgen, wo es vielleicht auch kämpft, Herr, in den Herzen, Herr. Herr, du rufst uns heute Morgen, Herr. Du rufst uns in dein Herz, Herr. Und du sagst, mein Blut ist auch für dich genug. Mein Blut ist auch für dich vergossen. Getrennt von mir kannst du nichts tun und getrennt von mir wird es niemals besser werden in deinem Leben. Deswegen kapitulier, gib mir dein Leben. Gib mich dir hin, gib dich mir hin. So spricht Jesus zu deinem Herzen gerade jetzt. Und vielleicht bist du hier heute Morgen, vielleicht bist du hier live vor Ort oder vielleicht schaust du auch über Livestream zu und du hast noch nie wirklich ganz und gar dich auf Jesus geworfen. Du hast noch nie wirklich dich in ihm geborgen. Du hast noch nie ihn wirklich bewusst als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen. Du hast noch nie das erlebt, was es wirklich bedeutet, von Neuem geboren zu sein. Diese Gewissheit in deinem Herzen zu haben, ja, mir ist vergeben, die Vergangenheit ist vergeben, ich bin neu durch das Blut Jesu und ich bin vor ihm richtig gestellt und deswegen habe ich Frieden mit Gott. Vielleicht hast du noch nie diese Erfahrung gemacht, dann möchte ich gerade jetzt an der Stelle mit dir und für dich ganz persönlich beten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, möchte ich dich mit in das Gebet reinnehmen. Vielleicht hast du schon mal diese Erfahrung gemacht und das kann auch sein, aber du bist wieder davon weggekommen. Und heute musst du sagen, ja, nein, ich habe nicht in Jesus gelebt. Vielleicht hat dich gewohnheitsmäßige Sünde wieder von ihm weggebracht. Vielleicht hast du einfach ihn ignoriert oder einfach ihn nicht mehr so wichtig genommen und bist von ihm weggekommen. Und du hast nicht mehr auf ihn geschaut und heute bist du hier und du bist wie, du fühlst dich auch wie getrennt von diesem Gott, von dieser Liebe, von diesem Frieden auch, der hier ist. Ich möchte auch für dich jetzt gleich persönlich beten. Ich möchte mit dir persönlich beten. Ich möchte für dich persönlich beten. Wenn dich das betrifft, aber ich möchte dich einfach gerade jetzt auffordern, wenn du hier im Raum bist, ganz schnell, gib mir einfach ein Zeichen, wenn du möchtest, dass ich für dich und mit dir beten soll. Streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann, wenn du hier im Raum bist. Danke für die Hand da hinten. Ist noch jemand da? Streck, ja, da ist auch jemand. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand aus. Du möchtest dich in Jesus bergen. Du möchtest ihm dein Leben geben. Du möchtest Vergebung deiner Schuld. Ja, Gott sieht auch deine Hand da hinten. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Wenn du über Livestream zuschaust, ich sehe deine Hand nicht, aber du kannst trotzdem jetzt einfach deine Hand vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bei dir zu Hause heben. Und wir nehmen dich mit rein in dieses Gebet jetzt gleich. Ist noch jemand hier vor Ort? Ich werde jetzt gleich für dich und mit dir persönlich beten. Ich werde jedem einfach auch die Hand auflegen, der das möchte, und wirklich dieses neue Leben in dir freisetzen. Vergebung der Schuld, Reinigung durch das Blut Jesu, die neue Geburt in deinem Leben. Ja, wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, dann ist jetzt deine Gelegenheit. Streck einfach deine Hand ganz schnell aus. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt. Ich sehe einige Hände. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der seine Hand noch nicht gehoben hat? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich gehöre auch in diese Gruppe dazu. Ich möchte wirklich jetzt diese Vergebung meiner Schuld empfangen. Ich möchte jetzt diese Reinigung durch das Blut empfangen. Ich möchte jetzt diesen Neuanfang empfangen. Ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand ganz schnell aus. Halleluja. Wir wollen gleich zusammen beten. Wir wollen es zusammen festmachen. Und du kannst mit da dazukommen, du kannst mit da hineinkommen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das. Aber wenn du deine Hand jetzt gehoben hast, oder auch wenn du dich vielleicht noch nicht den Ruck gegeben hast, dir deine Hand zu heben, aber jetzt möchte ich einfach, dass du einen zweiten Schritt gehst, dass du einfach hier schnell zu mir nach vorne kommst, einfach aus den Reihen herauskommst, hier nach vorne kommst, weil ich möchte hier mit dir und für dich beten. Ich möchte dir auch die Hand auflegen, wie gesagt, komm einfach aus der Reihe raus, damit du nicht mehr so weit weg bist und einfach hier vorne für dich Gebet empfangen kannst. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Komm einfach hier zu mir. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Da hat sich noch jemand gemeldet. Wenn du noch dazu kommen möchtest, komm einfach dazu. Wenn du sagst, jawohl, das ist auch für mich, dann komm einfach noch dazu. Herzlich willkommen nochmal. Herzlich willkommen. Halleluja. Willst du auch dazu kommen? Ja, komm einfach dazu. Herzlich willkommen. Darfst du dich ruhig hier daneben stellen, genau. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen. Oh, Halleluja, Jesus liebt dich. Halleluja, danke Jesus. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus für das, was er tut. Halleluja, wenn du über Livestream zuschaust, wir nehmen dich jetzt gleich mit rein in dieses Gebet. Und mit diesem Gebet drückst du einfach deine Abhängigkeit von Jesus aus. Und du bittest ihn einfach, dass er in dein Leben kommt mit der Kraft des Heiligen Geistes und dass er dich wäscht durch sein Blut und dass er dir diese Gewissheit und diesen Frieden gibt, der neuen Geburt, des neuen Lebens, das du durch ihn empfängst. Und deswegen lassen wir uns Folgendes tun, lass uns einfach unsere Augen schließen, einfach alle im Raum, lass uns unsere Augen schließen, niemand läuft jetzt sonst umher, und wir wollen uns alle darauf konzentrieren. Das ist das größte Wunder, das überhaupt passieren kann in einem Gottesdienst. Das größte Wunder ist, wenn Menschen aus dem Einfluss Bereich der Finsternis rausgerissen werden und in den Einflussbereich der Liebe des Sohnes Gottes, der Liebe Gottes kommen. Das ist das größte Wunder. Deswegen sollten wir das ehren und deswegen sollten wir uns damit eins machen. Deswegen sollten wir da dahinter stehen und einfach gemeinsam wollen wir jetzt beten. Ich möchte einfach euch, die hier vorne seid, ich möchte einfach ein Gebet laut vorsprechen und du sprichst es mir einfach laut nach und jeder, der sonst im Raum das einfach mitbeten möchte, sprich es mir einfach auch laut nach. Ja, und das Wort Gottes sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann werden wir errettet. Deswegen spreche ich es dir laut vor und du sprichst es laut nach. Du sprichst dieses Bekenntnis nach. Jeder, der sonst im Raum ist und einfach zur Unterstützung mitsprechen möchte, sprich es mir einfach mit nach. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich so sehr geliebt hast. Dass du Jesus Christus gesandt hast. Der sein Leben aufgegeben hat für mich, der am Kreuz gestorben ist wegen meiner Sünde und der wieder auferstanden ist aus den Toten, damit ich gerechtfertigt werden kann. Herr Jesus Christus, heute empfange ich dein Erlösungswerk. Ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich sage, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich berge mich in dir. Ich berge mich in deinem Blut. Herr, vergib mir alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Reinige mich durch dein Blut, gerade jetzt. Reinige mich von jeder Ungerechtigkeit. Ich bitte in dem Namen Jesus und ich danke dir, Vater, dass du um des Kreuzes von Jesu willen mein Gebet jetzt erhört hast und dass mir vergeben ist Und dass ich gerecht geworden bin durch die Kraft des Kreuzes und des Blutes von Jesus. Amen. Amen. Und jetzt segne ich euch in dem Namen Jesus. Und ihr, die am Platz seid, streckt einfach eure Hände aus zu denen, die hier vorne sind. Wir wollen sie segnen. Und Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt die Kraft des Blutes frei in ihrem Leben. Oh, geborgen im Blut Jesu. Geborgen in dieser Sicherheit. Mir ist vergeben. Mir ist vergeben. Geborgen in dieser Sicherheit. Ich habe neues Leben empfangen. Ich segne dich in dem Namen Jesu Christi jetzt. Mit dieser Gewissheit und Realität des neuen Lebens in Jesus. Aufgrund deines Bekenntnisses von der sichtbaren und unsichtbaren Welt spreche ich dir zu. Du bist neu. Das Alte ist vergangen. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Oh, Jesus. Gewissheit. Gewissheit des Glaubens. Gewissheit des Glaubens, Herr. Oh, Gewissheit im Blut, Herr. Gewissheit in dir, Jesus. Gewissheit in dir, Herr. Danke, Jesus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass dieses neue Leben von diesem Tag an, Herr, seine Kraft in seinem Leben entfalten wird, Herr. Herr, indem er seinen Blick fest auf dich gerichtet hält, Herr. Dein Name ist stärker, Herr. Dein Blut schreit lauter, Herr, als alles, was ihn anklagen will und alles, was gegen ihn steht. Auch stärker auch als die Schwachheit seines Fleisches, Herr. Stärker, Herr, als alles, was ihn trennen will. Oh, danke, Jesus, für den Namen, der über alle Namen ist. Ich versiegle dich. Im Namen Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes mit diesem Namen, mit dem Namen Jesus. Du gehörst ihm. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sein Zeichen ist auf deine Stirn geschrieben. Das Zeichen von Jesus. Das Zeichen des Namens. Und wenn die Engel schauen und wenn die Engel sehen, dann sehen sie, die gehört zu ihm, die gehört zu Jesus. Und wenn die Dämonen schauen und sehen und wenn der Teufel schaut und sieht, dann muss er anerkennen, sie gehört zu Jesus und ich habe nichts an ihr. Halleluja. Denn dafür ist der Sohn Gottes offenbar geworden, dass er die Werke des Teufels vernichte. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Sicherheit in dir, Herr. Danke, Jesus. Eingehüllt, Herr, in deiner Gegenwart, Herr, wird er seinen Lauf vollenden, Herr. Und Herr, an dem Tag, wie wir gesungen haben, Herr, wenn die Posaune klingt, wenn die Glocken schallen, Herr, dann wird da Jesus sich von seinem Thron zur Rechten des Vaters erheben und sagen, er gehört mir, er gehört mir, er gehört mir. Er ist geschrieben in das Buch des Lebens des Lammes. Danke, Jesus. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, die Gegenwart Gottes ist so stark hier. Halleluja, Halleluja. Ich spüre auch, dass durch das Blut Jesu, weißt du, durch das Blut Jesu ist die Kraft des Heiligen Geistes für uns freigesetzt. Vielleicht bist du hier heute Morgen, vielleicht bist du am Platz oder du schaust über Livestream zu und du hast noch nie diese Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer empfangen, diese Taufe in der Kraft Gottes. Also durch das Blut Jesu ist die Taufe freigesetzt, ist der Weg gebahnt, damit du Kraft empfängst. Apostelgeschichte 1,8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Halleluja, ihr werdet Kraft empfangen von oben. Wenn du hier bist und sagst, jawohl, ich möchte diese Kraft ganz neu empfangen, streck einfach deine Hände aus, da wo du bist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, in Jesu Namen. Ich segne euch hier vorne auch ganz besonders. Ihr werdet Kraft empfangen. Oh, Kraft des Heiligen Geistes, Kraft von oben. Danke, Heiliger Geist, dass du diese Kinder Gottes übernimmst, Herr, mit dieser Kraft von oben, gerade jetzt, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du übernimmst mit dieser Kraft vom Himmel. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft des Heiligen Geistes. Jemand ist hier im Raum und ich spüre das gerade. Jemand ist hier im Raum und du streckst dich schon länger aus, wirklich nach der Taufe im Heiligen Geist. Und es ist auch tatsächlich so, dass du auch speziell dich auch ausgestreckt hast, wirklich nach diesem mitfolgenden Zeichen in neuen Sprachen zu reden. Du redest noch nicht in neuen Sprachen, aber du hast dich schon länger danach ausgestreckt. Gott möchte dich mit dieser Befähigung füllen. Gott möchte dich mit seiner Kraft taufen in der neuen Dimension. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus. Wen betrifft es? Bei dir, komm einfach schnell nach vorne. Komm schnell zu mir nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Er hat dein Gebet erhört. Halleluja. Streck einfach deine Hände aus. Oh, du sagst es in deinem Wort, Herr. Du sagst es in deinem Wort. Wenn wir dich bitten um den Heiligen Geist, dann werden wir nichts weniger empfangen, als das, worum wir dich gebeten haben. Und so setze ich jetzt in dem Namen Jesu Christi die Kraft des Heiligen Geistes frei in deinem Leben. Und heute Morgen empfängst du die Erfüllung deiner Gebete, die Erhörung deines Wunsches in Jesu Namen. Jetzt. Oh, Halleluja. Öffne einfach deinen Mund. Oh, Rabasikara, da, genau, da ist es. Oh, lass uns mal alle in Sprachen beten und in Sprachen singen. Oh, das ist es. Du hast es empfangen. Sprich einfach weiter. Oh, bete einfach weiter, bete ihn weiter an. Kerabasan, dorololomon, da da la la na na na na na. Shakararaman, dorololon, dorololom, bodononononono. Oh, das sind andere, die auch mehr vom Heiligen Geist gerade jetzt empfangen. Koraman, da la la la na na na na na. Oh, ra da la la la man, dorororororo. Oh, rabasan, da la la la ma, shan, da la la la man, dororo. Hey, da la la la ma, san, da la la la man, dorororolo. Shakarala la man, dorororororo. Oh, das sind einige, die haben sich ausgestreckt. Oh, du hast es aus. Manche haben sich wirklich verzweifelt ausgestreckt nach mehr vom Heiligen Geist. Komm mal schnell her. Halleluja. Kosche karamando korabasan dalalamashikaralananana. Oh, streck einfach deine Hände aus. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll die Sehnsucht seines Herzens gerade jetzt. Füll ihn mit deiner Kraft. Oh, fill, Holy Spirit. Rakando koramasanda da la mando dodo. Hey, da da la la mashanda da la la la la. Öffne mal deinen Mund, kehr da da da und bete in Sprachen, kehr da da da maschi, da da da da. Hey, da da la la maschi, da da da da da da da da da da da da. Oh, lass uns ihn weiter anbeten im Geist und in der Wahrheit. Hey, da da la la mando do do do do do do do do do do do do do do. Hey, da da la la mando do do do mo shan da da da da da da da da da. Hey, da da la la mando do do do mo shan da da da da da da da da. Hey, re re re mo shan do do do do mo shan da da da da da da da da da da. Oh, rabasan da da da la mando rabasan. Oh, du hast dich ausgestreckt nach mehr von ihm. Oh, Gaben des Geistes, Halleluja. Oh, Feuer Gottes. Hey, Jesus. Fill her afresh. In Jesus' name. Halleluja. Danke, Jesus. Er ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, er ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Halleluja. Halleluja. Hier auf dieser Seite hat sich jemand ausgestreckt. Oh, wirklich mit Oh, mit Hunger ausgestreckt. Oh, mit Hunger ausgestreckt. Oh, Jesus. Oh, fill her. Oh, Jesus. Shakarando. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fire. Jesus. Halleluja. Komm mal her. Oh, Shakaramandarararalamasandarananananana. Oh, Jesus. Streck deine Hände aus. Oh, fill her, Lord. Fill, oh, Jesus, fill her. Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich für deine Gegenwart. Oh, wir preisen dich für deine Engel, die hier im Raum sind, Herr. Oh, wir danken dir. Oh, Shakaramanda. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für euch, die ihr hier nach vorne gekommen seid, speziell. Für euch sind noch ganz liebe Freunde von mir bereit, die noch bereit sind, für euch auch noch weiter persönlich zu beten, wenn ihr das möchtet und die euch noch was Kleines auch mitgeben möchten, ein kleines Geschenk auch mit Infos und so weiter. Ihr dürft euch einfach mal kurz umdrehen und schauen, wer hinter euch steht und dann dürft ihr mit der Person beten, genau. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr einfach mit ihnen kurz rübergehen in den, ich weiß nicht genau, wo ist heute, Gebetsraum oder Jugendgottesdienstraum, genau, einfach im Jugendgottesdienstraum, genau, dürft ihr rübergehen mit ihnen und dann könnt ihr noch zusammen beten, wenn ihr das möchtet. Halleluja. Geben wir ihnen mal allen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, einfach da hinten rum im Jugendgottesdienstraum rüber. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott ist so gut. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich dir hier noch die Gelegenheit geben, hier vor Ort, aber auch über Livestream, ich möchte die Gelegenheit geben, hineinzusäen, einfach in dieses Werk Gottes, in das, was er tut. Also aus Liebe und aus Dankbarkeit heraus. Das ist die beste Motivation, um zu geben, aus Liebe und Dankbarkeit. Lass uns heute Morgen wirklich ein Liebes- und Dankbarkeitsopfer geben. Weißt du, wenn Jesus sein Leben für uns gegeben hat, was ist dann Geld, wenn wir ihm Geld geben? Es ist im Vergleich eigentlich lächerlich. Und trotzdem ist es uns oft so wichtig, dass wenn jemand nur in der Gemeinde anfängt, so über Sammlung zu reden, dann werden wir schon unruhig, weil wir sagen, jetzt geht's uns ans Geld. Ja, was ist das für eine Seele, verstehst du? Unsere Seele ist wirklich manchmal ein unerzogenes Ding. Ja. Verstehst du? Unsere Seele blickt es manchmal nicht so ganz. Weißt du, wenn dir wirklich bewusst ist, was Jesus für dich getan hat, dann bist du der Erste, der sagt, jawohl, ich will ihm geben. Ich will ihm alles geben. Ich kann ihm gar nicht alles geben, weil selbst das nichts ist im Vergleich zu dem, was er mir gegeben hat. Aber wenigstens kann ich ihn fragen und kann sagen, Heiliger Geist, wie möchtest du, dass ich dein Reich unterstütze? Wie möchtest du, dass ich dein Reich mitsegne? Was möchtest du, dass ich hineinsähe in dein Reich? Und dann tust du einfach das im Gehorsam, was er dir zeigt. Wenn er dir einen Betrag zeigt heute Morgen, den du nicht dabei hast, dann hast du wie immer die Möglichkeit, unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung zu nehmen, die auszufüllen und dann die eine Hälfte reinzutun als Zeichen dafür, dass du gibst und die andere Hälfte nimmst mit nach Hause und kannst dann überweisen in den nächsten Tagen. Genauso kannst du geben, wenn du online zuschaust, dann kannst du geben per Überweisung oder per PayPal oder du kannst deine Kreditkarte einsetzen bei uns auf unserer Homepage und kannst dort geben. Lass uns einfach wirklich gemeinsam mit Liebe und Dankbarkeit Gott geben, dass sein Reich gebaut wird. Amen. Seid ihr da dabei? Okay, dann geben wir jetzt hier vor Ort die Eimer durch und du kannst einfach die Verpflichtungserklärung oder auch in Bar natürlich kannst du hineingeben. Wenn du über Livestream schaust, kannst du jetzt das tun, was er dir da zeigt. Betet auch speziell für uns. In 2,5 Wochen haben wir die Kaufverhandlungen für das Gebäude, für den potenziellen Kindergarten und unser Gästehaus für die Bibelschüler. Also wir haben jetzt gerade den Termin ausgemacht. Also betet dafür, dass es gut verläuft und dass das Reich Gottes dadurch wirklich mächtig vorangebracht wird und wir möglichst wenig Geld dafür bezahlen müssen. das ist einfach am besten. Halleluja. Okay, ansonsten habe ich euch wie immer sonntags während der Sammlung noch einige Zeugnisse, die uns eingeschickt worden sind, was Gott einfach getan hat, teilweise starke Sachen. Zum Beispiel aus dem Glory House von Daums kommt hier das Zeugnis von Anfang August. Sie schreibt hier, meine Nichte die durch eine starke Infektion im Gehirn große Schäden in mehreren Bereichen ihres Gehirns erlitt, fiel ins Wachkoma. Die besten Hirnchirurgen in Deutschland und Amerika konnten durch schwierige Operationen nicht helfen. Sie wurde beatmet und künstlich ernährt und hatte keine Reaktionen. Mein Mann und ich und unser Glory House beteten für meine Nichte. Nach etwas über einem Jahr im Wachkoma, in dem sie täglich rund um die Uhr betreut wurde, wachte sie auf und immer mehr körperliche Funktionen kamen hervor. Sie kann wieder sprechen, normal schlucken beim Essen und Trinken, wo die Ärzte sagten, das wird sie nie wieder können. Sie nimmt wieder voll am Leben teil. Die Erinnerung, das vollständige Gedächtnis ist wieder da. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Preis den Herrn. Nach einem Jahr im Wachkoma. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch hier von den Heilungsräumen von unserem letzten Wunderwochenende wann war das? Mitte August irgendwann hatten wir das hier im Glory Life Zentrum, schreibt hier die Jutta, unsere Mitarbeiterin, die wir tun ja immer im Nachhinein auch noch anrufen bei den Leuten, die in den Heilungsräumen waren, die da eine Heilung erlebt haben oder für sich beten haben lassen und fragen nach, auch 2-3 Tage später, wie sieht's jetzt aus, können wir noch weiter helfen, können wir weiter dienen. Und da schreibt sie hier, ich habe auf meine Nachfrage 2 Rückmeldungen bekommen. Eine Frau, die mit ihren 2 Freundinnen aus Augsburg kam und bisher ohne Jesus gelebt hat, sie hat mit mir im Heilungsraum 2 das Übergabegebet gesprochen und von sich aus nach der Zungenrede gefragt, die sie auch sofort empfangen hat. Halleluja. Mit ihr habe ich gestern telefoniert. Sie hat echt Feuer gefangen, fängt an mit Bibellesen, fragt bereits nach der Taufe, weil sie Veränderung spürt. Ich habe mich als Mentorin für sie bereit erklärt, bis sie Fuß gefasst hat, nachdem sie mich deswegen auch gebeten hat. Das ist echt gewaltig, wie der Herr da gewirkt hat. Halleluja. Amen. Bekehrung und Taufe im Heiligen Geist in den Heilungsräumen. Eine andere Frau, auch aus Augsburg, sie sagte, sie hatte aufgrund von Krampfadern immer Ödeme, die bei Hitze und langem Sitzen oftmals erst nach 3 bis 4 Tagen verschwunden sind. Als sie am Samstag vom Heilungsraum 2 in den Heilungsraum 3 gewechselt hat, wurde die Schwellung links bereits weniger und als sie zu Hause war, war sie ganz weg. Halleluja. Amen. Ist das nicht stark? Das war aus den Heilungsräumen. Hier ist noch was aus den Heilungsräumen. Schreibt jemand persönlich, sie sagt, ich war am Samstag bei euch in den Heilungsräumen, als Astrid im 3. Raum noch für Menschen mit Schilddrüsenproblemen betete und zuvor das ankündigte, also wer denn alles betroffen sei, sagte ich ganz leise, meine Schwester auch. Ja, ihre Schwester war nicht da, aber sie hat ihre Schwester damit reingenommen. Am Montag, als ich mit meiner Schwester telefonierte, erzählte ich ihr davon, sie lebt in Frankreich. Sie fragte mich, wann genau das war. Ich sagte ihr, Samstag später Nachmittag. Meine Gegenfrage lautete, warum? Sie sagte mir, dass seit Samstagabend bis zu diesem Telefonat sie nicht mehr geschwitzt hat, denn bei ihrer Schilddrüsenproblematik ist starkes Schwitzen dabei. Ich habe für sie auch ein Tuch segnen lassen, ihr davon erzählt. Es liegt allerdings noch in Deutschland, aber sie weiß Bescheid, dass ich ein gesegnetes Tuch habe. So stark ist die Heilung unseres Herrn. Der Herr hat sie auch mitgeheilt, auch wenn sie nicht in den Heilungsräumen war. Amen. Halleluja. Ist das nicht super? Und dann hier noch ein wunderbares Wunder auch für alle Tierliebhaber. Aus dem Glory House von der Tatjana. Starkes Wunder aus dem Glory House. Vor circa einem Monat kam eine Frau in unser Glory House. Sie war sehr besorgt, weil ihr Kater im Sterben lag. Der Kater konnte weder fressen noch trinken. Außerdem hatte diese Frau Schmerzen in ihrem ganzen Körper und konnte ohne Beatmungsgerät nicht atmen. Gott hat den Kater dieser Frau geheilt und wiederhergestellt. Auch diese Frau wurde nach Gebet geheilt. Sie atmet seit mehreren Wochen vollkommen frei und benötigt kein Beatmungsgerät mehr. Sämtliche Schmerzen im ganzen Körper von dieser Frau sind weggegangen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Mensch und Tier wird geheilt. Preist den Herrn.